Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 91 mit Junior Walker and the All-Stars, Alex Taylor, The Beatles, Peter and Gordon, Don Ellis, Woody Herman, Ron Metcalf, 10 Years After, Sonny Forrest, The Coasters, Al Jacobs, Little Walter, Marty Robbins, Loder and the Hand People und James Taylor. Hi Mom, hi Dad. Hello there, this is our first record. Hi now, vocal OD 1. She kind of likes the walk. It's just where it's bound to be. And a monkey kind of digs banana. So it lives in the top of a tree. But my eyes are made for darkness. So the nighttime is right for me. Said I'm a night owl, honey. Sleep all day long. I like the daytime. Like to see the shining sun. So they're up in the morning, off and running. Till they're too tired for having fun. But when the sun goes down and that bright light shine, my daytime has just begun. Whoa, baby, I'm a night owl, honey. Sleep all day long. Sunshine, mama. Now I guess you're gonna be alright. But don't come looking for me to help you out. Lord, my eyes just can't stand the light. No, no, I'm a night owl, honey. Hey, sleep all day long. I said, sleep all day long. bound to be. And a monkey kind of flashes on fruits and bananas, so he lives in the top of a tree. But my eyes are made for darkness, and so the nighttime is right for me. Said I'm a night owl, honey, sleep all day long. Now most folks, I like a good daytime, baby. They like to see the shining sun. They're up in the morning, off and running, till they're too tired for having fun. But when the sun goes down and them bright lights shine, my daytime has just begun. Whoa, I'm a night owl, honey. Whoa, sleep all day long. So turn off that bright light, baby. You're just about to drive me blind. Draw them curtains for me, mama. You'll watch and you'll see how my love light shine. Now there's two sides to this great big world, and one of them is always night. Hey, if you can take care of business in the sunshine, baby, I guess you're gonna be alright. But don't come looking for String Bean to lend you a hand, because my eyes, they can't stand the light. No, I'm a night owl, honey. Sleep all day long. I said sleep all day long. Oh, I'm a night owl, honey. Said I'm a night owl, honey. Yeah, yeah. Said I'm a night owl, honey. You jump on the night train coming on by. I said yeah. Dass Singer-Songwriter James Taylor schon seit Mitte der 60er Jahre im Plattengeschäft aktiv ist und Plattenveröffentlichung macht, ist vielen gar nicht so bewusst. Mir war es jedenfalls nicht bewusst. Immerhin ist er ja Jahrgang 1948, aber das musikalische Fundbüro wurde von James Taylor and the Flying Machine eröffnet, mit dem Titel Night Owl, und das war bereits 1966/67 aufgenommen worden. Obwohl ich kein sehr großer Kenner oder Anhänger des Genres amerikanischer Singer-Songwriter bin und mich das Werk James Taylors auch nicht so sehr interessiert hat, dass ich nun alle seine wichtigsten Alben zumindest einmal durchgehört hätte, beeindrucken mich neben seinem Gitarrenspiel auch immer wieder seine Persönlichkeit, die in den Interviews, die ich in den letzten 10 Jahren verfolgen konnte, zum Tragen kam. Außerdem kann man auch einiges lernen, was die Gitarre und das Gitarrenspiel im Allgemeinen angeht. Und das fängt schon beim Stimmen des Instrumentes an. Hin und wieder stehen Akustikgitarristen mit ihren Western-Gitarren vor dem Problem, dass ihr Instrument irgendwie nicht stimmig klingt und das, obwohl sie bunt rein als auch 100%ig nach dem digitalen Stimmgerät gestimmt wurden. Und hier liegt auch schon nach James Taylors Erfahrung der Hase im Pfeffer. Akustische Instrumente, also akustische Western-Gitarren, sind eben imperfekte Instrumente, die die allgemeine Tendenz haben, etwas höher zu klingen, wenn man die Saiten dann wirklich spielt, und dass sie daher etwas tiefer gestimmt werden sollten. Je mehr es in Richtung Bass geht, bis zu 10% unter dem eigentlichen Ton, das heißt, während die dünne Saite nur ein Hauch tiefer gestimmt wird, sind es bei der Bassseite schon 10-12% unter dem digitalen Messwert, und das ist gar nicht mal so wenig. Aber zurück zu James Taylor und den Liedern, die wir bereits in Framers Musikalisches Fundbüro hörten. Nach Night Owl in der 1966er-67er Version hörten wir möglicherweise eine Inspiration für diesen Titel, Junior Walker and the All-Stars, I'm a Roadrunner, aus dem Jahr 1965. Danach nochmal James Taylor, nochmal Night Owl, 1968 für Apple Records aufgenommen, dem Beatles-Label, und zwar zu der Zeit, als die Beatles ihr weißes Album aufnahmen. Das taten sie tagsüber. Wenn denn die Beatles aus dem Studio draußen waren, durfte James Taylor rein und wurde von Peter Asher produziert. Peter Asher ist ein Musiker und Produzent gewesen, der unter anderem ein bekanntes Lied der Beatles oder beziehungsweise von Lennon McCartney in die Hitparaden brachte. Das werden wir auch gleich hören, nämlich A World Without Love. Vorher hören wir aber noch Alex Taylor, dem ein Jahr älteren Bruder von James Taylor, zusammen mit King Curtis an einem der Saxophone und James Taylor an der Gitarre, nochmal Night Owl, 1971 in den USA aufgenommen. Now a catfish, it tends to move on the water, it's just where he's bound to be. Monkey kind of flashes on fruits and bananas, so he lives in the top of a tree. But my eyes are made for darkness, so the nighttime is bright for me. I'm a night owl, honey, sleep all day long. Now most folks, they like the good daytime, baby, they like to see the shining sun. Up in the morning, off and running, till they're too tired for having fun. When the sun goes down and that bright light shines, my daytime has just begun. I'm a night owl, honey, sleep all day long. Won't you turn out that bright light, baby? Oh, just about to drive me blind. Draw them curtains on me, mama, watching me see how my love's gonna shine. There's two sides to this great big world. One of them is always night. If you can take care of business in the sunshine, baby, I guess you're gonna be alright. But don't come looking for a diesel engine, no hand, cause his eyes, he can't stand the light. All day long. Oh, I want a day. I'm a lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune, and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. True love smile, she may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. finds you up and alive, just as though you could touch a star. The sunset seems to leave you weary, alone and wondering who you are. Don't deny that lonely feeling, babe, that keeps stealing on you from deep down inside. Hey, can't you see that it's no good concealing a feeling? It hurts you to hide when you can come home to me. Yes, I'm happy to hear what you got to say to me, babe, all the way. Girl, you can count on me. Watch those shadows fade away and brighten your night with my day. Daybreak, sunset, hot and cold, running smiles and tears. A bright outside to match your foolish pride, but not a word for the lonely years. Please come back home to me. Now you won't have to say that you'll stay with me, baby. No, it's not that way. Just come back home to me. Watch those shadows fade away and brighten your night. Fine. Watch out, baby, here it comes. Right around the corner, here it comes. Just brighten your night with my day. Hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Wir hörten der Reihe nach Alex Taylor, Night Owl 1971, Peter and Gordon, A World Without Love 1964, dann die Beatles vom Weißen Album, Birthday und James Taylor von der Apple-Veröffentlichung Brighten Up Your Night With My Day aus dem Jahre 1968. Das war es erstmal zum Thema James Taylor und seinem Album Debüt auf Apple Records 1968. Im Jahr davor nahm der Trompeter, Schlagzeuger, Big Band Leader und Komponist Don Ellis Turkish Bath auf. Darauf folgt eine Auswahl von Versionen von Woodchopper's Ball. Zuerst die Originalversion vom Klarinettisten Woody Herman mit seiner Big Band aus dem Jahr 1939, gefolgt von einer Twist-Version aus den frühen 60er Jahren mit der kanadischen Big Band von Ron Metcalf und schließlich einer Live-Version von Ten Years After aus dem Jahr 1968. Im Prinzip spielt Alvin Lee hier 15 Jahre vor den Stray Cats und Brian Setzer all diese Gitarren-Soli, für die Setzer immer wieder gelobt wurde. Während Kritiker bei Alvin Lee immer nur rügten, dass er alles schnell und sehnlos herunterprügeln würde, inklusive dem Rock Around the Clock Solo von Danny Sedone auf der Bill Haley-Aufnahme. We'll be right back. Burns, bass guitar. Rickley on drums, Chip Churchill on organ, and me. Die Coasters waren eine Gesangsgruppe, Rhythm and Blues und Doo-Wop, das Genre. Sie hatten allerdings auch jeweils einen festen Gitarristen als Gruppenmitglied, zuerst Adolf Jacobs, später Sonny Forrest. Wir hören beide. Wir starten das Set mit Sonny Forrest, Minor Blast aus den frühen 60er Jahren. Danach hören wir die Coasters mit Something Right und da hören wir auch Sonny Forrest an der Gitarre. Gefolgt von dem Vorgänger von Sonny Forrest bei den Coasters, Adolf Jacobs, Move Around Easy aus dem Jahr 1959. Sehr ähnlich oder nahezu identisch wie Little Walter's Mellow Down Easy aus dem Jahre 1954 klang. Straighten out right quick, but every time I'm pulling down this country town, 'cause my soul's up in New York. That's why I'm bumming a ride. Down easy. top. Der vorletzte Titel von Framats musikalisches Fundbüro ist von der US-amerikanischen Experimentalband Lauter and the Hand People, heißt Machines. Die Zeitkritik aus den 60er Jahren kam dementsprechend mechanisch daher, heute beunruhigt eher die immer größer werdende Geschmeidigkeit der künstlichen Intelligenz, sogenannte Technikfeinde. Das war's mit Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 1957 hatte der Country- und Western-Sänger Marty Robbins einen Pop-Hit mit White Sport Coat and the Pink Carnation, einen Titel, den Paul McCartney im Laufe der Jahrzehnte in Interviews immer mal wieder erwähnte, sodass man nicht ausschließen kann, dass er sich vom Mittelteil bzw. der Bridge bei Peter und Gordons World Without Love, das wir ja auch schon in der Sendung hörten, inspirieren ließ. So, viel Spaß mit Marty Robbins. A white sport coat and a pink carnation. I'm all dressed up for the dance. A white sport coat and a pink carnation. I'm all alone in mind, it seems someone else will hold my dreams of told me long ago, to the prom with me you'd go. Now you've changed your mind, it seems. Someone else will hold my dreams. A white sport coat, sport coat, and a pink carnation.